Logo schob sich gerade das dritte Stück Mohrenkopftorte in den Mund, als es klingelte. Frau Ulrich stand von der gemütlichen Eckbank auf und ging zur Haustür. Sie hatte einen Überraschungsgast angekündigt. Und es war Logo, Ivy und Jäger den ganzen Nachmittag noch nicht gelungen, herauszufinden, wer es sein könnte. Am Tisch saß noch Elke Eckert, die Redakteurin des lokalen Fernsehsenders. Sie hatte den Freunden eine Videokassette mit der Aufzeichnung des Berichts über die Auflösung des Giftskandals mitgebracht. Durch die Hinweise, die Ivy, Logo und Jäger dem Polizisten gegeben hatten, konnten durch eine Großfahndung erst das Auto und dann auch die Gauner gefunden werden. Im Bauwagen wurden außerdem Geräte und Materialien sichergestellt, die eindeutig dazu benutzt worden waren, Falschgeld herzustellen. Und das Interview mit Ivy und dem Experten für übersinnliche Fähigkeiten hatten die Kinder schon dreimal angeschaut. Ich kann's immer noch nicht glauben, wie schnell die Polizei die Geldfälscherbande aufgespürt hat. Wenn man die richtigen Hinweise bekommt. Ich bin froh, dass meine Eiche keine Mohrenkopftorte essen kann. Sonst hätte ich wahrscheinlich kein Wort verstanden. Also für mich ist es nach wie vor ein Rätsel, wie das alles funktioniert. Aber eines ist sicher, man könnte viel Gutes erreichen, wenn solche Fähigkeiten mehr anerkannt und gefördert werden würden. Auf jeden Fall muss man diejenigen belohnen, die mit diesen Fähigkeiten und ihrem Einsatz dies bereits getan haben. Und das, ihr drei, ist mein Überraschungsgast. Herr Petersen von der Bank. Jäger, du müsstest den Herrn ja bereits kennen. Oh, Manuka, an die Begegnung mit diesem Herrn wollte ich eigentlich nicht mehr erinnert werden. Verzeihen Sie, das liegt natürlich nicht an Ihnen persönlich. Ist schon okay. Ich kann mir gut vorstellen, wie du dich gefühlt hast, als ich dir gesagt habe, fast dein ganzes Geld ist gefälscht. Aber gerade deshalb ist mir mein Auftrag heute umso willkommener. Ja und? Was geht? Für die Mithilfe zur Ergreifung der Täter bei dem Giftskandal hatte die Polizei eine Belohnung ausgeschrieben. Und es ist mir ein echtes Vergnügen, euch mitteilen zu dürfen, dass dieses Geld in voller Höhe euch zugesprochen wurde. Wow, ey, wow, check 1, wirklich? Klasse. Hey, toll, super, krass, klasse. Super, danke, geil. Danke, vielen Dank. Jäger, damit kannst du dir jetzt, wenn du willst, sogar 2 neue Fahrräder kaufen. Ja. Und ich kann mir endlich einen größeren Computer kaufen. Tja, und ich habe genug Geld, um mir alle Bücher und Vorträge leisten zu können, die mir helfen, meine magischen Fähigkeiten noch besser weiterzuentdecken. Wow! Hey, ja, super! Mit Klasse! Willst du wissen, was wirklich geschieht, was zwischen Himmel und Erde passiert? Willst du dabei sein, dann lass dich drauf ein. Magisches Dreieck. Logo und Checker und Ivy dazu. Sie lassen nicht locker, sie geben keine Ruhe. Was ihnen fehlt, das bist nur noch du. Magisches Dreieck. Freundschaft erleben.